Und Natur oder Mind and Nature. Unter diesem Titel veranstaltete die Stiftung Niedersachsen vom 21. bis 27. Mai einen Kongress mit internationaler Besetzung in Hannover. Wir berichteten Ende Mai tagesaktuell darüber. Heute nach fast einem halben Jahr Abstand fasst Wolfgang Kirchesch die gewichtigeren Aussagen noch einmal in einem Querschnitt zusammen. Nach mehr als dreijähriger Vorbereitungszeit hatte die Stiftung Niedersachsen über Pfingsten einen Kongress in Szene gesetzt, der 1800 Teilnehmer, davon allein 200 aus Europa, nach Hannover geholt hat. Ein solches Unternehmen mit über 60 Vorträgen muss man als ein Mammutunternehmen bezeichnen, bei dem die Kommunikation auch für die Medien erheblich erschwert war. Doch der Pate oder auch Spiritus Rector dieses Unternehmens war Karl Friedrich von Weizsäcker, der dem Ministerpräsidenten Albrecht nach der gelungenen Zusammenarbeit vor 9 Jahren im sogenannten Gorleben-Hearing die Bitte nach erneuter Zusammenarbeit nicht abschlagen konnte. Es wurde eine 5-köpfige Planungsgruppe initiiert, an der Professor Zimmerli, Professor für Philosophie in Braunschweig, der medizinische Psychologe Ingo Rentschler und der Tübinger Religionswissenschaftler Michael von Brück teilnahmen. Am Ende der mehrjährigen Planung mussten die Planer einen Fehler in ihrer Konzeption feststellen. Es waren nur 4 Frauen in den Kreis der Referenten aufgenommen worden. Als sie es bemerkten, war die Planung bereits abgeschlossen. Wir wollen Ihnen heute einen Querschnitt aus dieser Großveranstaltung bieten und bringen Ihnen Originalausschnitte von Hans-Peter Dürr, Ilja Prigozhin, Manfred Eigen, John Eccles und Karl Friedrich von Weizsäcker. Den Eröffnungs- und den Schlussvortrag hatte der Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker übernommen. Er hatte die Aufgabe, in das Kongressthema einzuführen. Ihm oblag es, die Frage rhetorisch zu stellen: Geist und Natur, was soll das denn heißen? Was bedeuten diese sprachlichen Symbole im deutschen Wortgebrauch? Er entledigte sich ihr, indem er auf einen verwirrenden Spaziergang auf einige abendländische Aspekte der Bedeutung von Geist und Mind hinzuweisen versuchte. Nach diesem Spaziergang, wie er es nannte, versuchte er aus dem Fach etwas beizutragen, das er ursprünglich gelernt hat, der theoretischen Physik. Er begann mit einer Motiverklärung. Ich würde gerne mit einer Motiverklärung beginnen. Es ging und geht mir in der Physik nicht um Macht, mir als Person. Es ging mir zuerst um bewundernde Erkenntnis und später seit der Atombombe auch um konkrete Verantwortung. Als Kind wollte ich Astronom werden. Als 12-Jähriger, allein in einer wunderbaren sommerlichen Sternennacht, meinte ich unmittelbar 2 Dinge zu wissen. Hier ist Gott gegenwärtig und diese Lichtpunkte sind ferne Gaskugeln. Beides wusste ich, nur wie es zusammenhing, hatte ich nicht gut verstanden. Das wollte ich im künftigen Leben herausbringen. Das zu den Motiven. Ich erlaube mir dazu noch eine Anekdote zu erzählen. Der Astronom Otto Heckmann und der Philosoph und Soziologe Eduard Baumgarten waren vor 1933 in Göttingen als junge Privatdozenten befreundet. Heckmann hat mir später erzählt, Baumgarten habe gesagt, ihr Naturwissenschaftler wollt die Welt beherrschen und verändern. Wir Geisteswissenschaftler wollen nur den Menschen, den Mitmenschen, verstehen. Heckmann antwortete, lieber Freund Baumgarten, ich kenne Sie doch. Sie können nicht von der Gesellschaft reden, ohne böse zu werden und sie bessern zu wollen. Haben Sie je erlebt, dass ich über die Sterne böse werde oder sie verbessern will? Das ist Naturwissenschaft. Was lehrt nun die Naturwissenschaft über die Sterne, um einmal da anzufangen? Wir Menschen stehen auf einem Stern, einem Planeten, der Erde. Die Planeten kreisen um einen leuchtenden Stern, die Sonne. Im Milchstraßensystem unserer Galaxie sind etwa 100 Milliarden leuchtende Sterne. Unsere Geräte lassen uns etwa 100 Millionen Galaxien sehen. Das Licht läuft vom Mond zu uns in wenig mehr als einer Sekunde. von der Sonne in 2 Stunden, vom nächsten Fixstern in 4 Jahren, von der fernsten heute für uns wahrnehmbaren Galaxie in vielleicht 3 Milliarden Jahren. Abgrund des Raums, Abgrund der Zeit, unbekannter Anfang. Nun, die Sterne, die selbstleuchtenden Sterne, die wir sehen, sind Gaskugeln. Was ist ein Gas? Ein Gas ist ein Mückenschwarm durcheinander schwirrender Atome. Was ist ein Atom? Nach Rutherford und Bohr ist es ein kleines Planetensystem. Als 12-jähriger Junge 1924 las ich das schon in meinen populären Büchern. Der Sonne entspricht im Atom der Atomkern. Den Planeten entsprechen im Atom die kreisenden Elektronen. Ob, habe ich mich gefragt, auf den Elektronen als kleinen Planeten wieder Menschen leben, ganz kleine, 1 Milliarde bewohnter Planetensysteme in jeder Zelle meines Körpers? Ob unser eigenes Planetensystem vielleicht nur ein Atom im Fingernagel eines Riesen ist? Und so fort, unendlich wiederholt, ins Kleine und ins Große? Ich begriff sehr rasch, so kann es nicht sein. Aber wie denn? Vielleicht gelten im Kleinen, in den Atomen, andere Naturgesetze als bei uns im Großen. Aber eben solche atomaren Naturgesetze, aus denen die Gesetze unserer sichtbaren Welt als mathematische Konsequenz folgen. Als 14-Jähriger hatte ich mir das so zurechtgelegt und einen Monat später, im Februar 1927, lernte ich Werner Heisenberg kennen. Im April 1927 erzählte er mir die noch unveröffentlichte Unbestimmtheitsrelation. Das war eine Hoffnung, das Problem zu verstehen. Also wurde ich Physiker. Was hat mich nun heute, 60 Jahre später, die Physik gelehrt? Die Zeit dieses Vortrags reicht nicht aus, um Ihnen die korrekte Interpretation der Quantentheorie, die sogenannte Kopenhagener Deutung, in ihren Details zu schildern. Ich muss mich darauf beschränken, Ihnen die philosophischen Konsequenzen anzudeuten, die ich selbst meine, aus ihr ziehen zu dürfen. Im Gespräch April 27 leitete Heisenberg seine Mitteilung mit dem Satz ein: Ich glaube, ich habe das Kausalgesetz widerlegt. Das war philosophisch gesehen ein etwas gewagter Satz. Sein Sinn hing davon ab, was man mit dem Wort Kausalgesetz meinte. Methodisch zentral war der Indeterminismus, die Unausweichlichkeit des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Im Modell gesagt, unter einem Elektron verstand die klassische Physik ein quasi punktförmiges Teilchen. Ein solches Teilchen durchläuft eine Bahn, das heißt, es hat in jedem Augenblick einen Ort und einen Impuls, Geschwindigkeit. Die Quantentheorie ist reicher und empirisch zutreffender als die klassische Physik in ihren Vorhersagen. Zum Beispiel wäre, wie Bohr 1912 erkannte, eine Umlaufbahn des Elektrons um einen Kern klassisch instabil. Es könnte die Atome dann überhaupt nicht geben. Die Quantenmechanik sagt aber, eine im Prinzip unendliche Menge stabiler Zustände des Elektrons im Atom voraus, beschrieben durch sogenannte Wellenfunktionen. Heisenberg zeigte, dass diese Zustände nur stabil sein können, weil sie keine Bahnen eines punktförmigen Teilchens sind, weil die Bahnen nicht existieren. Das Elektron kann zwar an einem Ort vorgefunden werden, dann aber hat es keinen Impuls. Und vice versa, man kann einen Impuls an ihm finden, dann hat es keinen Ort. Den Ort bzw. den Impuls, den man bei einer Messung an dem Elektron finden wird, kann man nur mit Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Den numerischen Wert dieser Wahrscheinlichkeit bestimmt die Wellenfunktion. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Vorhersage der relativen Häufigkeit, mit der man ein Ereignis dieses Typus bei wiederholten Messungen finden wird. Das ist eine Definition des Begriffs Wahrscheinlichkeit. Philosophisch wichtig an dieser Definition ist zweierlei. Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf menschliche Beobachtungen und Wahrscheinlichkeit ist eine Vorhersage, sie bezieht sich also auf die Zukunft, sie setzt Zeit voraus. Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf menschliche Beobachtungen. Das heißt, die Quantentheorie, die zentrale Theorie der heutigen Physik, ist eine Theorie über menschliches Wissen. Theorie über menschliches Wissen. Man hat das ausgedrückt in der Behauptung, Subjekt und Objekt seien in der Quantentheorie nicht mehr zu trennen. Auch das ist zunächst eine etwas vage Formulierung. Subjekt und Objekt, das ist wohl die klassische Unterscheidung von Geist und Natur. Subjekt, das ist hier der bewusst experimentierende Mensch. Objekt, das ist, was er so experimentierend in der Natur vorfindet. Sein Wissen hat hier die Form von festgestellten, abgrenzbaren Fakten der Gegenwart, die alsbald Vergangenheit wird, und von Wahrscheinlichkeitsprognosen für die Zukunft. Subjekt und Objekt sind dann in einem doppelten Sinne untrennbar. Einerseits nämlich ist es sinnlos, Eigenschaften der Objekte zu postulieren, von denen wir prinzipiell, das heißt gemäß unserem besten Wissen heutiger Theorie, nichts wissen können. Das Objekt ist, wie Kant gesehen hat, definiert als Objekt unseres Wissens. Die Annahme unwissbarer Objekteigenschaften ist keine harmlose, zulässige Hoffnung. Ernst, das heißt präzise genommen, pflegt sie zu Widersprüchen gegen die Erfahrung zu führen. Die Kenner erinnere ich hier an Bells Theorem. Andererseits aber bewegt sich das Subjekt, nämlich der Mensch, als Körper unter Körpern. Seine Kenntnisnahme von den physischen Objekten geschieht selbst durch physische Objekte, durch Messapparate, durch seine Sinnesorgane, ja, denn doch wohl durch sein Gehirn. Ja, denn doch wohl. Und wie geht es dann weiter? Weil die Quantentheorie ernst macht damit, dass die Materie als ausgedehnte Substanz durch Wissbarkeit definiert ist und das Bewusstsein als denkende Substanz durch das Wissen definiert ist, deshalb rennt sie unausweichlich in das Problem, was diese angeblich verschiedenen Substanzen miteinander zu tun haben. Ich habe mich hinreißen lassen, fast im ganzen Vortrag von dem zu sprechen, was ich liebe. Das ist die Erkenntnis in der Physik. Am Schluss muss ich ein Wort zur Verantwortung sagen. Für mich war das Schlüsselerlebnis die Woche im Februar 1939, als ich, wie wohl gleichzeitig etwa 200 Kernphysiker auf der Welt, die Möglichkeit der Atombombe erkannte. Ich ging zu meinem Freund, dem Philologen und Philosophen Georg Picht, und wir kamen zu dem Schluss, dass die Menschheit nun nur noch zwei Möglichkeiten haben werde. Nicht mehr als zwei. Entweder sich selbst zu vernichten oder die Institution des Kriegs zu überwinden. Die Institution des Kriegs zu überwinden. Wir waren 26 Jahre alt und wir verfielen dem jugendlichen Fehler, die Zeitskalen historischer Prozesse zu unterschätzen. Heute, 50 Jahre später, hat die Menschheit sich noch nicht vernichtet und sie hat die Institution des Kriegs noch nicht überwunden. Vielmehr hat die nukleare Abschreckung dazu geführt, dass nach 1945 nur noch solche Kriege begonnen wurden, für die gewiss schien, dass sie nicht nuklear werden würden. Eine Galgenfrist. Ich glaube auch heute, dass wir damals die Struktur des Problems, für welches die Atombombe nur das Weckersignal war, richtig gesehen haben. Wissen ist Macht, auch wenn es nicht um der Macht willen gesucht wird. Otto Hahn wollte die Atome so wenig zerstören wie Otto Heckmann die Sterne. Er wollte sie verstehen. Die Kernspaltung, die er entdeckte, war kein unnatürlicher Prozess. In afrikanischen Uranlagerstätten hat es sie schon vor Jahrmillionen gegeben. Die Wasserstofffusion, die die H-Bombe speist, ist auch die Energiequelle der Sonne, von der wir alle leben. Die Natur ist nicht garantiert harmonisch. Das ist nur ein spätbürgerlicher Traum nach der Ausrottung der Wölfe in unseren Wäldern. Aber die Menschheit hat politische, soziale, moralische Strukturen entwickelt, die unter den begrenzten Zerstörungsmöglichkeiten früherer Jahrtausende zwar schrecklich, aber überlebbar waren. Der Sintflutmythos lässt die kriegerischen Gottkönige im Wasser untergehen und verspricht am Ende keine solche Flut mehr. James Baldwins Buchtitel »The Fire Next Time« – nächstes Mal nicht mehr Wasser, sondern Feuer – ist die moderne Antwort. Das Feuer entzünden wir selbst. Wir müssen die politischen Strukturen ändern, wenn wir überleben wollen. Über politische Vorschläge habe ich heute hier nicht zu reden, auch nicht über den Streit um moralische Normen. Zu sehen ist aber, dass die wissenschaftlichen Ja-Nein-Entscheidungen, so mächtig sie auch sind, eine Verengung unseres Wahrnehmungsvermögens bedeuten. Meditative Wahrnehmung schließlich entlässt freundlich die Begriffe und die Affekte und empfängt das, was sich dann zeigt. Solchen Wahrnehmungen wollen wir uns in dieser Tagung öffnen. Der zweite Höhepunkt am Eröffnungstag war der Vortrag von Hans-Peter Dürr, der vor einem halben Jahr mit dem alternativen Nobelpreis geehrt wurde. Er widmete sich der Frage, was meint ein Naturwissenschaftler eigentlich, wenn er von Erkenntnis spricht? Und zur Veranschaulichung seiner Auffassung wählte er eine Parabel des englischen Astrophysikers Arthur Eddington, die dieser 1939 in seinem Buch »The Philosophy of Physical Sciences« angeführt hat. Die Parabel vom Naturwissenschaftler und einem Ichthyologen, also einem Fischkundler. Eddington vergleicht in dieser Parabel den Naturwissenschaftler mit einem Ichthyologen, einem Fischsachkundigen, der das Leben im Meer erforschen will. Er wirft dazu sein Netz aus, zieht es an Land und prüft seinen Fang nach der gewohnten Art eines Wissenschaftlers. Nach vielen Fischzügen und gewissenhaften Überprüfungen gelangt er zur Entdeckung von zwei Grundgesetzen der Ichthyologie. Erstes Grundgesetz: Alle Fische sind größer als 5 cm. Zweites Grundgesetz: Alle Fische haben Kiemen. Er nennt diese Aussagen Grundgesetze, da beide Aussagen sich ohne Ausnahme bei jedem Fang bestätigt hatten. Versuchsweise nimmt er deshalb an, dass diese Aussagen auch bei jedem künftigen Fang sich bestätigen, also wahr bleiben werden. Ein kritischer Betrachter, wir wollen ihn einmal den Metaphysiker nennen, ist jedoch mit der Schlussfolgerung des Ichthyologen höchst unzufrieden und wendet energisch ein. Dein zweites Grundgesetz, dass alle Fische Kiemen haben, lasse ich als Gesetz gelten. Aber dein erstes Grundgesetz über die Mindestgröße der Fische ist gar kein Gesetz. Es gibt im Meer sehr wohl Fische, die kleiner als 5 cm sind, aber diese kannst du mit deinem Netz einfach nicht fangen, da dein Netz eine Maschenweite von 5 cm hat. Unser Ichthyologe ist aber von diesem Einwand keineswegs beeindruckt und entgegnet. Was ich mit meinem Netz nicht fangen kann, liegt prinzipiell außerhalb fischkundlichen Wissens. Es bezieht sich auf kein Objekt der Art, wie es in der Ichthyologie als Objekt definiert ist. Für mich als Ichthyologen gilt, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Soweit die Parabel. Sie lässt sich als Gleichnis für die Naturwissenschaft verwenden. Bei der Anwendung dieses Gleichnisses auf die Naturwissenschaft entspricht dem Netz des Ichthyologen das gedankliche und methodische Rüstzeug und die Sinneswerkzeuge des Naturwissenschaftlers, die er benutzt, um seinen Fang zu machen. Das heißt, naturwissenschaftliches Wissen zu sammeln, dem Auswerfen und Einziehen des Netzes die naturwissenschaftliche Beobachtung. Wir sehen sofort, dass dem Streit zwischen dem Ichthyologen und dem Metaphysiker kein eigentlicher Widerspruch zugrunde liegt, sondern dieser nur durch die verschiedenen Betrachtungsweisen der Kontrahenten verursacht wird. Der Metaphysiker geht von der Vorstellung aus, dass es im Meer eine objektive oder zumindest unabhängige Fischwelt gibt, zu denen auch sehr kleine Fische gehören können. Vielleicht gibt es für ihn dafür auch gewisse Hinweise, wenn er etwa vom Ufer aus ins Wasser schaut. Aber er hat Schwierigkeiten, deren Objektivität im Sinne des Ichthyologen zu beweisen, denn im Sprachgebrauch des Ichthyologen ist ein Objekt etwas, was er mit dem Netz fangen kann. Der Metaphysiker empfindet diese Bedingung der Fangbarkeit als unzulässige subjektive Einschränkung der für ihn objektiven Wirklichkeit und bestreitet dem Ichthyologen deshalb die Relevanz seiner Aussage. Der Ichthyologe ist hier anderer Meinung. Es ist für ihn uninteressant, ob er mit seinem Fang eine Auswahl trifft oder nicht. Er bescheidet sich mit dem, was er fangen kann und hat deshalb gegenüber dem Metaphysiker den Vorteil, dass er nirgends vage Spekulationen anstellen muss. Die Schärfe seiner Aussagen beruht wesentlich auf dieser Selbstbescheidung. Seine Beschränkung auf das Fangbare erscheint darüber hinaus vom praktischen Standpunkt aus ohne große nachteilige Konsequenzen. Für die Fischesser ist das Wissen, das der Ichthyologe etabliert, völlig ausreichend, da ein nicht fangbarer Fisch für sie ohne direkten Nutzen ist. Ein zweiter Betrachter, den wir den Erkenntnistheoretiker nennen wollen, versucht im Streit des Ichthyologen und Metaphysikers zu vermitteln. Er stimmt dem Metaphysiker zu, dass das erste Grundgesetz des Ichthyologen über die Minimalgröße der Fische einen subjektiven Charakter hat, aber er geht nicht so weit, dass er diesem Grundgesetz deshalb seine Relevanz abspricht. Er weist den Ichthyologen aber darauf hin, dass er dieses Grundgesetz nicht nur auf dem langwierigen und mühsamen Umweg des wiederholten Fischfanges und Ausmessens der Fische entdecken kann, sondern viel unmittelbarer und überzeugender durch eine Messung der Maschenweite des Netzes. Dieser erkenntnistheoretische Zugang verschafft dem Gesetz absolute Gültigkeit. Dies entspricht der Kantschen Aussage, dass die grundlegenden allgemeinen Einsichten der Physik sich deshalb in der Erfahrung bewähren, weil sie notwendige Bedingungen für die Erfahrung aussprechen. Für das zweite Grundgesetz, alle Fische haben Kiemen, kann im Gegensatz dazu eine solche strenge Allgemeingültigkeit nie gefordert werden. Prinzipiell besteht hier immer die Möglichkeit, dass man durch Fischen in anderen Bereichen einmal auch einen Fisch ohne Kiemen zutage fördert. Dieses Gesetz gilt deshalb immer nur im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsaussage. Dies ist die Art von Erfahrung, wie sie uns von den Empiristen gepredigt wird. Das Gleichnis unseres Ichthyologen ist selbstverständlich zu einfach, um die Stellung des Naturwissenschaftlers und seine Beziehung zur Wirklichkeit angemessen zu beschreiben. Aber das Gleichnis ist doch differenziert genug, um wenigstens die wesentlichen Merkmale einer solchen Beziehung zu charakterisieren. Die Naturwissenschaft handelt nicht von der eigentlichen Wirklichkeit der ursprünglichen Welterfahrung oder allgemeiner, was hinter dieser Welterfahrung steht, sondern nur von einer bestimmten Projektion dieser Wirklichkeit. Nämlich von dem Aspekt, den man nach Maßgabe detaillierter Anleitungen in Experimentalhandbüchern durch sogenannte gute Beobachtungen herausfiltern kann. Dieser Aspekt der Wirklichkeit kann dann auch von jedermann, der sich an die gleichen Vorschriften hält, nachgeprüft werden. Entsprechend seinem Projektionscharakter ist das auf diese Weise ermittelte naturwissenschaftliche Wissen im Allgemeinen ein eingeschränktes Wissen von einer metaphysisch vorgestellten eigentlichen Wirklichkeit oder auch einer allgemeineren Science-Form, deren Kennzeichnung sich unserer Sprache gänzlich entzieht. Durch die Projektion erhält das wissenschaftliche Wissen darüber hinaus auch eine bestimmte Prägung, wodurch sich der Charakter der wissenschaftlich beschriebenen Welt gegenüber der dahinterliegenden eigentlichen Wirklichkeit auch qualitativ verändert. Wirklichkeit und ihr naturwissenschaftliches Abbild stehen sich deshalb etwa einander gegenüber wie ein Gegenstand zu seiner Zeichnung oder bestenfalls seiner Fotografie. Zur Veranschaulichung dieser Beziehung könnten wir anstelle der endlichen Parabel auch das platonische Höhlengleichnis verwenden. Die grundlegenden Änderungen im Weltbild der Physik Anfang dieses Jahrhunderts haben die Aufmerksamkeit der Naturwissenschaftler wieder auf diese erkenntnistheoretischen Fragen gelenkt. Die prinzipielle Beschränkung wissenschaftlicher Aussage wurde deutlich. Die euphorische Erwartung des 19. Jahrhunderts, nach der alles in der Welt prinzipiell wissenschaftlich erfassbar sei, wurde empfindlich gedämpft. Es wurde wieder Raum geschaffen für die uns allen nachvollziehbare Vorstellung, dass unsere ursprüngliche, unmittelbar erlebte Erfahrung viel reicher ist als die Erfahrung, welche sich wissenschaftlich fundieren lässt. Denn unsere Erfahrung beginnt doch schon dort, wo wir uns noch ganz als integrierten Teil einer Gesamtwirklichkeit erleben, wo wir noch nicht angefangen haben, uns als Subjekt vom Objekt zu trennen, wo wir noch nicht angefangen haben, unserem existenziellen Ich eine objektiv erfahrbare Außenwelt gegenüberzustellen. Viele für uns wichtige Erfahrungen, zum Beispiel auf religiösem oder künstlerischem Gebiet, erfüllen nicht die Auswahlkriterien einer wissenschaftlichen Betrachtung. Sie können deshalb weder mit der Naturwissenschaft konfrontiert werden, noch mit dieser in Widerspruch geraten. Sie beziehen sich in unserer Parabel auf Fische, die man nicht fangen kann. Sie beziehen sich nicht auf exaktes, objektivierbares Wissen nach den Normen der exakten Naturwissenschaften. Aber es besteht andererseits keine zwingende Notwendigkeit, sie deshalb nicht auch als Wissen zu bezeichnen. Denn genau betrachtet machen wir in unserem Alltag fast immer nur von diesem umfassenderen, aber weniger scharf fassbaren Wissen Gebrauch, da die Vorbedingungen, unter denen die exakten Aussagen zutreffen, praktisch nie gegeben sind. Bei unserer bisherigen Argumentation hat die Vorstellung eines Netzes eine entscheidende Rolle gespielt. Das Netz symbolisierte die Verengung und Qualitätsänderung, welche die Wirklichkeit durch unser Denken erfährt. Man mag an dieser Stelle zweifeln, ob die Vorstellung eines bestimmten Netzes als Metapher für das gedankliche Rüstzeug und die wissenschaftlichen Methoden der tatsächlichen Situation in der Naturwissenschaft gerecht wird. Es erscheint eher angemessen, sich den Naturwissenschaftler als einen weit intelligenteren Ichthyologen vorzustellen, der mit immer besseren und raffinierteren Netzen, insbesondere mit solchen kleinerer Maschenweite, fischt, um Schritt zu einer genaueren und vollständigeren Erfahrung der Wirklichkeit zu kommen. Zweifellos ist in dieser Hinsicht unser ursprüngliches Gleichnis zu einfach. Letztlich war es ja gerade die Möglichkeit, verschiedene Netze zu verwenden, die uns in der modernen Physik unmissverständlich auf den Projektionscharakter der physikalischen Wirklichkeit hingewiesen hat. Ich sollte vielleicht betonen, dass die Offenheit zukünftigen Geschehens, wie es die Quantenmechanik erlaubt, noch nicht ausreicht zu verstehen, wie die Fähigkeit entstehen könnte, unter den vielen möglichen Entwicklungen bewusst und gewollt ganz bestimmte auszuwählen und zu bevorzugen. Also die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Optionen, welche die Quantenmechanik noch festlegt, nun ihrerseits aus dem gesetzlichen Zwang zu befreien. Vielleicht entpuppt sich diese von uns so unmittelbar empfundene Freiheit des Handelns, die bewusste Beeinflussung zukünftigen Geschehens als eine statistische Schwankung innerhalb des statistisch fest vorgegebenen Rahmens. Oder vielleicht ist auch die Frage, ob dies so sei oder nicht so sei, wegen der ungeheuren großen Zahl von Optionen prinzipiell gar nicht mehr entscheidbar. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einige allgemeine Bemerkungen machen. Durch die Wissenschaft und insbesondere durch die moderne Physik ist uns in den letzten Jahrzehnten nicht nur ein überreiches, kaum mehr zu überblickendes Wissen zugewachsen, sondern es haben sich auch die Paradigmen der Wissenschaft und verknüpft damit unsere Einstellung zur Wissenschaft grundlegend gewandelt. Trotz anhaltender Euphorie in der Einschätzung unserer Fähigkeiten durch Wissenschaft und Technik letztlich alle anstehenden Probleme lösen und alle dabei auftretenden Schwierigkeiten in den Griff bekommen zu können, sind wir vom Anspruch her, was Wissenschaft in diesem Sinne prinzipiell leisten kann, heute viel bescheidener geworden. Wir empfinden dies nicht als Einbuße, im Gegenteil. Die Wissenschaft hat uns durch diese Begrenzung ganz neue und großartige Dimensionen aufgezeigt. Die Quantenmechanik hat dafür die ersten bedeutsamen Zeichen gesetzt. Sie hat der Zeit im Mikroskopischen eine neue Qualität verliehen, die unter gewissen Bedingungen auch beim makroskopischen System zum Durchbruch kommen kann. Die Quantenphysik hat auch aufgezeigt, dass eine Zerlegung eines Zustands in Teilzustände streng genommen nicht Die Quantenphysik hat auch aufgezeigt, dass eine Zerlegung eines Zustands in Teilzustände streng genommen nicht möglich ist. Eigentlich gibt es nur das eine, das sich in gewisser Weise als ein Ganzes von Teilen auffassen lässt, was aber dann mehr ist als die Summe seiner Teile. Die Technik basiert auf einem streng determinierten Verhalten. Wir erzwingen dieses Verhalten durch geschickte Konstruktion, welche die Teilsysteme geeignet voneinander isolieren und die isolierten abgeschlossenen Untersysteme nur an wenigen Kreuzungspunkten kontrolliert miteinander in Verbindung treten lassen. Wegen dieser faserigen Struktur haben technische Apparate wenig Ähnlichkeit mit biologischen Systemen, die extrem komplex und vielfach vernetzt sind. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme ähneln darin vielmehr den biologischen Systemen. Sie sträuben sich deshalb gegen eine Strukturierung nach technischem, deterministischem Vorbild. Dies wird indirekt immer wieder am völligen Versagen unserer Prognosen im gesellschaftlich-wirtschaftlich-politischen Bereich erkennbar. Vieles, was uns heute an Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit begegnet, ist letztlich nicht gegen Wissenschaft und Technik selbst gerichtet, sondern betont nur die Tatsache, dass die mechanistische und statische Betrachtungsweise für eine Großzahl unserer heutigen Probleme völlig ungeeignet ist. Am erfolgreichsten ist naturwissenschaftliches Denken da, wo die Wirkungsverflechtung verschiedener Komponenten schwach ist, wo das Ganze sich in guter Näherung als Summe seiner isoliert gedachten Teile auffassen lässt. Problematisch ist naturwissenschaftliches Denken aber dort, wo die Vernetzung stark ist und die Komplexität groß ist. Damit wir in der Vielfalt nicht blind werden, sollten wir auf die uns wohl mögliche intuitive, ganzheitliche Betrachtungsweise der Welt nicht verzichten, bei der es leichter fällt, Gestalten zu erkennen und Bewertungen vorzunehmen. Mit dieser Parabel Eddingtons verdeutlichte Dürr, dass bei allen Erkenntnisschritten der Physik immer bedacht werden muss, dass jede Erkenntnis sich eines Netzes bedient und nur bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit wahrnimmt. Für diesen Beitrag erntete er viel Beifall, aber er sollte später im sogenannten Panel noch einmal mit einer Kritik an einem Kollegen auftreten. Am Pfingstsonntag traten in Hannover zwei Nobelpreisträger aufs Podium, Manfred Eigen und der heute 71-jährige Ilja Prigozhin. Die Eröffnung machte der in Moskau geborene und in Brüssel lebende Physiker Prigozhin. Er hatte 1977 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Erforschung komplexer und instabiler Systeme. Er ging in seinem Vortrag der wissenschaftlich spannenden Frage nach, wie verhalten sich eigentlich instabile Systeme und wie kommt Spontaneität in die Natur? Doch hören Sie ihn selbst. Now, how unstable systems behave. How do they behave in contrast, let's say, with planetary motion? Wie verhalten sich nun instabile Systeme? Wie verhalten sie sich im Unterschied zu, sagen wir, der Planetenbewegung? Das wichtigste Element an ihnen ist, dass instabile Systeme nicht zu kontrollieren sind. Der klassische Blick auf die Natur, der klassische Blick auf die Gesetze der Natur und natürlich das Prinzip unserer Beziehung zur Natur war Herrschaft. Um alles kontrollieren zu können, haben wir die Anfangsbedingungen geändert und sind zu neuen Definitionen gelangt. Wir ändern die Wellenfunktion, die Grundbedingungen und so weiter. Deshalb können wir Dinge kontrollieren. Und für viele Situationen kommt man zu einer Wahrheit. Wenn wir einen Sputnik in den Raum schicken, können wir glücklicherweise seine errechneten Bahnen kontrollieren. Aber das ist nicht die generelle Situation. Wenn ich zum Beispiel ein paar hundert Partikel nehme und ihnen anfänglich alle Arten von Positionen, Bewegungsrichtungen gebe, nun, dann kann ich nicht verhindern, dass das System irgendwann ein thermodynamisches Gleichgewicht erreicht und eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung besitzt. Mit anderen Worten, das System entflieht meiner Kontrolle und es verhält sich sozusagen so, wie es sich verhalten will, unabhängig von den Instruktionen, die ich dem System gegeben habe. Nun, man kann sagen, ein System mit einigen hundert Partikeln, eine Flüssigkeit oder ein Gas, sei ein sehr komplexes System. Es ist ebenso etwas wie wir selbst. Und es ist gar nicht so erstaunlich, dass es nicht zu kontrollieren ist. Aber vor kurzem haben einige meiner Kollegen verschiedene numerische Analysen durchgeführt, Computerexperimente und andere analytische Kalkulationen für das einfachste elektrodynamische Problem, die Emission von Strahlung. Bei der Emission von Strahlung funktioniert das nach dem Modell der klassischen Elektrodynamik so, dass elektromagnetische Wellen ausgestrahlt werden, also Licht entsteht. Quantenmechanisch würden wir sagen, es würden Photonen ausgestrahlt. Was wir nun gezeigt haben, ist, dass wir das Anfangselektron oder die Anfangsgruppe in mancherlei Hinsicht präparieren können und sogar in der Lage sind, das System an der Strahlung zu hindern. Aber was wir auch immer nach einer gewissen Zeit tun, das System verhält sich in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Elektrodynamik. Das heißt, es entzieht sich unserer Kontrolle. Es verströmt seine Schwingungsenergie als Strahlung, wie wir auch immer das System präparieren. Dies ist der Grund dafür, und diesen Punkt möchte ich ganz besonders hervorheben, dass wir in der Natur eine bedeutende Spontaneität sehen. Und dass wir eine Natur sehen, in der spontane Prozesse auftauchen, die wir nicht in dem strengen Sinn kontrollieren können, wie wir das in der klassischen Mechanik noch gedacht hatten. Damit will ich nicht sagen, dass man die wissenschaftliche Rationalität aufgeben müsse. Aber immerhin, wir haben uns die Welt, in der wir leben, nicht ausgesucht. Wir Wissenschaftler müssen die Welt beschreiben, in der wir leben. Und die Welt, in der wir uns befinden, ist in hohem Grade instabil. Allerdings, was ich betonen möchte, ist, dass dieses Wissen von der Instabilität sicherlich zu anderen Typen von Strategie führen wird und zu anderen Wegen interagierender Systeme. What I want to emphasize is that this knowledge of the instability may of course lead to other type of strategies, may lead to other ways of interacting with the system. Nach Prigozhin kam Manfred Eigen, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, zu Wort. Er erhielt 1967 gleichfalls den Nobelpreis für Chemie für seine Untersuchung der Kinetik schneller chemischer Prozesse. Sein Thema war in Hannover nicht sein Spezialgebiet, die Entstehung des Lebens, sondern was heißt und zu welchem Ende betreibt man Grundlagenforschung? Ein gewichtiges Thema, gewiss. Aber Manfred Eigen artikulierte eine sehr konservative Auffassung der Grundlagenforschung. Grundlagenforschung ist auf Verstehen ausgerichtet. Also ist Grundlagenforschung auch unteilbar. Wir können nicht a priori entscheiden, was wir wissen wollen. Das Wissen fällt uns zu, wenn wir forschen. Und manchmal ist es in der Tat nichts als der Zufall, der uns dieses Wissen beschert. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, was wir wissen können und was nicht. Das enthebt uns keineswegs moralischer Verantwortung, worauf ich im Folgenden noch eingehen werde. Ethik des Wissens kann nicht bloß ein Katalog dessen sein, was zu wissen erlaubt ist und was nicht. Wir müssen lernen, mit Wissen zu leben. Wir betreiben Grundlagenforschung, weil wir wissen wollen, nicht weil wir etwas Bestimmtes wissen wollen. Grundlagenforschung kann nur erfolgreich sein, wenn sie unter Einsatz des gesamten zur zeitverfügbaren Wissens vonstatten geht. Das wirklich Neue ist nicht vorausberechenbar. Es bedarf des Zufalls, des Fingerzeigs der Natur, der natürlich wahrgenommen werden muss, Fortune. Es bedarf des hartnäckigen Probierens und dann des Geistesblitzes, der neue Dimensionen erschließt. Aber es bedarf ebenso umfassenden und tiefgreifenden Wissens. Forschen bedeutet ständiges Bohren an der richtigen Stelle. Es ist nicht genug, Ideen zu produzieren. Diese müssen geprüft, abgewandelt und wieder aufs Neue getestet werden. Ein ständiges Auf und Ab. Wissen ist nicht wertfrei. Noch bei Otto Hahns Tod lautete die Überschrift eines Artikels in der Zeit: Eine Entdeckung ist weder gut noch böse. Die Gefährlichkeit einer solchen Argumentation liegt darin, dass sie trivialerweise so offensichtlich richtig ist, dass man übersieht, dass jede Entdeckung, und ich wüsste nicht, welche ich ausnehmen könnte, gute oder böse Folgen haben kann. Ich halte es aber für ebenso gefährlich zu glauben, dieses Problem sei dadurch zu lösen, dass man Grundlagenforschung einfach abschafft, verbietet oder wesentlich einschränkt, statt zu lernen, mit erworbenem Wissen vernünftig umzugehen. Ob gerade wir eine Wahrheit ans Licht fördern oder nicht, sie existiert so oder so und wird deshalb von irgendjemandem an irgendeinem Tag entschleiert werden. Wissen kann nicht zurückgenommen werden, wie uns Friedrich Dürrenmatt in seiner Parabel von den Physikern so eindrucksvoll vor Augen führte. Die Menschheit besitzt seit der Erfindung des Feuers zu viel an Wissen, als dass sie je hätte in Sicherheit leben können. Andererseits verfügen wir über zu wenig Wissen, und zwar nicht nur über die uns umgebende Natur, sondern vor allem über uns selber, um den Missbrauch des zu viel Wissens ausschließen zu können. Viele sehen auf der Wissensseite die Hauptursache für vergangene und zukünftige Katastrophen. Ich sehe sie eher in den Wissenslücken. Einschränkungen oder Moratorien für den Erwerb von Wissen müssten ja ebenso wie die Verhinderung des möglichen Missbrauchs vertraglich abgesichert werden. Wenn erst einmal gewährleistet ist, dass Verträge überhaupt eingehalten werden, könnten sich diese ja auf den Ausschluss eines Missbrauchs beschränken. Der Erwerb von Wissen müsste dann allerdings untrennbar mit der Pflicht zur Verbreitung der gewonnenen Einsicht und Erkenntnis verkoppelt werden. Auch das geht nicht ohne Verträge, geht nicht ohne eine hohe Moral derjenigen, die in der Lage sind, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Der vorzeitige, einseitige Erkenntnisverzicht, etwa aus moralischer Verantwortung, birgt große Gefahren in sich. Das Wissen möchte nur allzu leicht fehlen, wenn es darum geht, einem Missbrauch zu begegnen. Wir dürften, wenn wir einer Wissenseinschränkung zustimmen würden, schon heute praktisch gar nichts mehr erforschen. Und wir müssten darüber hinaus das meiste, was wir bereits wissen, wieder vergessen. Zu welchem Ende betreibt man Forschung? Zu welchem Ende essen wir? Oft, weil es uns schmeckt. Vor allem aber, weil man satt werden muss und nicht verhungern will. Die Natur hat dies weise eingerichtet, nämlich, dass es für alles, was für das Leben notwendig ist, Anreiz und Motivation gibt. Neugier ist ein Erbe der Evolution. Sie kam zur Selektion, weil sie notwendig für das Überleben der Menschheit war und ist. Ohne forscherische Neugier wären wir eine Episode, eine Laune der Natur. Eingedenk unserer Grenzen sollten wir in der Forschung aber Gourmets bleiben und nicht Gourmands werden. Mit dieser konservativen Deutung von Grundlagenforschung mochte sich auf dem anschließenden Panel Hans-Peter Dürr nicht zufrieden geben. Diese Diskussion wurde aber unglücklicherweise von beiden deutschen Wissenschaftlern auf Englisch geführt. Am Abend wiederholte Dürr dann aber seine Kritikpunkte an seinem Wissenschaftskollegen von der Max-Planck-Gesellschaft auf Deutsch in einem Interview. Er sagte wörtlich: Ich bin selbst in der Grundlagenforschung tätig, ich bin Elementarteilchenphysiker und ich weiß sehr gut, was es bedeutet, Grundlagenforschung zu treiben. Aber ich komme trotzdem nicht um die Frage herum, wie eigentlich die Grundlagenforschung in Beziehung steht zur angewandten Forschung und insbesondere dem Missbrauch der angewandten Forschung. Und da hilft es nichts, wenn man fragt, ist Grundlagenforschung wichtig oder nicht? Selbstverständlich ist sie wichtig, aber es ist meines Erachtens zu trivial gedacht, wenn man den Grundlagenforscher nur sieht unter dem Aspekt einer natürlichen Neugierde. Selbstverständlich sind wir neugierig und wir betreiben auch unsere Wissenschaft mit viel Neugierde, aber wir kommen ja nicht in ein unstrukturiertes Feld herein, sondern wenn wir Wissenschaft betreiben, dann suchen wir, gibt es interessante Institute, die mir irgendwie die Möglichkeit bieten, Forschung zu treiben. Und dann suche ich mir eben die Institute aus, die meiner Neigung am nächsten kommen. Das heißt, ich bin nicht neugierig und tue dann etwas, sondern ich bin neugierig und dann versuche ich, eine geeignete Arbeit zu finden. Wir können nicht so tun, als ob es hier nicht ganz große Mächte und Kräfte gibt, die unsere Neugierde auch in geeignete Bahnen lenken. Und das ist meines Erachtens das Problem. Wenn ich Elementarteilchenphysiker bin, dann bin ich interessiert zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann bin ich orientiert auf philosophische Fragen und so fort. Aber wenn dann ein Herr Reagan kommt und sagt, ein Teilchenbeschleuniger könnte auch für die Waffentechnik verwendet werden, dann komme ich in ein großes Dilemma, weil ich auf einmal sehe, dass das, was ich als Supermikroskop verwende, in meiner Wissenschaft missbraucht werden kann, auch zu etwas anderem. Und diese Fragen müssten meines Erachtens behandelt werden. Die sind nicht trivial. In meiner Wissenschaft bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich sehr wohl das, was erkenntnisorientiert ist, abtrennen kann von dem, was hinterher den großen Schaden anrichtet. Ein Otto Hahn würde ich auch heute das Handwerk nicht legen. Das, was er getan hat, nämlich er wollte Transurane herstellen, ist ja eine erkenntnisorientierte Frage, die sich in diesem Fall auf die spezifische Natur der Kernkräfte gerichtet hat. Er hat ein Experiment gemacht, er hat nicht die Transurane hergestellt, aber hat die Spaltung dabei entdeckt. Das ist weiter auch nicht schlimm. Es ist nicht so gewesen, dass er plötzlich hingeguckt hat und da war die fertige Atombombe neben ihm. Das ist ja gar nicht so. Die Atombombe ist nicht aus der Entdeckung von Hahn direkt entstanden, sondern sie war eine extra Anstrengung, genau zu dem Zweck, diese Bombe herzustellen. Und da war überhaupt keine Frage dabei, ob sie intendiert war oder nicht intendiert war. Die Wissenschaftler, die die Bombe gebaut haben, die wussten, dass sie an der Bombe bauen. Das heißt, ich kann Grundlagenforschung, erkenntnisorientierte Grundlagenforschung ohne weiteres gewähren lassen, ohne dass ich Gefahr laufe, die Bombe zu bekommen. Aber ich muss einen Mechanismus hinterher haben, das dann eine solche Entwicklung unterbindet. Dies blieb die einzige öffentliche Kontroverse auf diesem Mammutkongress. Wobei eines erstaunlich bleibt, beide Wissenschaftler sind vom Alter her nur wenige Jahre auseinander. Eigen hat seinen Weg in der Bundesrepublik gemacht, Dürr hat wesentliche Jahre seiner Ausbildung bei Edward Teller in den USA verbracht. Vielleicht ist hier der Grund für die diametrale Einstellung zur Grundlagenforschung zu sehen. Als letzten Beitrag möchte ich Sie auf das Referat von Sir John Eccles aufmerksam machen. Der in der Schweiz lebende englische Gehirnforscher und Philosoph hatte seinen Vortrag dem Leitthema des Kongresses, der Frage nach dem Ursprung des Geistes und der zerebralen Entwicklung, gewidmet. Seiner Meinung nach sind Geist und Natur zwar im Laufe der Evolution entstanden, aber sie sind nicht durch den Evolutionsprozess erklärbar. Auch in seinem Spezialgebiet mündet die Hirnforschung wieder in die Philosophie. Doch hören Sie John Eccles selbst. There are two major statements, primal certainties that I make. Firstly is the certainty that one exists as a unique self-conscious being. The certainty of this. Each of us is a unique self-conscious being. Es gibt zwei grundsätzliche Feststellungen, ursprüngliche Gewissheiten, von denen ich ausgehe. Erstens ist es sicher, dass jeder von uns als ein einmaliges, selbstbewusstes Wesen existiert. Sogar einige Zwillinge haben ein völlig unabhängiges Bewusstsein. Und zweitens ist es sicher, dass die materielle Welt existiert. Dies sind die beiden ursprünglichen Gewissheiten, mit denen wir leben. Doch wie tauchte das Selbst, das Ich, aus dem evolutionären Prozess auf? Ich will Ihnen zunächst erzählen, dass es ein Wunder jenseits unserer Wissenschaft ist. Wir haben in den Wissenschaften kein Konzept dafür. Die Wissenschaft ist überhaupt nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Und sie wird nie fähig dazu sein, sie zu beantworten. Und so landen wir in der Philosophie. Obwohl sie jenseits der Wissenschaften liegt, ist die Frage extrem real. Denken Sie nicht, Wissenschaften könnten die Gesamtheit der Realität erfassen. Durch die zwischenmenschliche Kommunikation können wir die Existenz anderer selbstbewusster Wesen nachweisen. Der Materialist glaubt, dass alles im Gehirn wohnt, aber das ist reduktionistischer Materialismus. Alles reduziert sich auf materielle Ereignisse. Ich denke, das ist Aberglaube ohne Beweis. Es gibt Materialisten, die diesen Glauben in keiner Weise zugeben wollen. Aber es ist nur Glaube, dass alles auf Materielles reduziert werden kann. Natürlich ist die Frage, was passiert im Gehirn? Ich will die Frage auch gar nicht beiseite schieben. Das Gehirn ist unendlich viel komplexer und wunderbarer, als wir wissen. Ich bin ein Anbeter des Gehirns, wenn Sie so wollen. Ich habe mein Leben damit verbracht, aber zur gleichen Zeit glaube ich, dass dies nicht alles ist. Darüber ist die Gesamtheit unseres geistigen Lebens, einschließlich unserer Psyche. Wie kommt es, dass die Psyche, das Selbst, überhaupt existiert? Der Materialist würde sagen, wegen des genetischen Codes. Dagegen habe ich mich gewandt. Es ist einfach zu unwahrscheinlich. Wenn man von ungefähr 50.000 menschlichen Genen ausgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, hören Sie gut zu, nur 10 hoch 15.000. Das ist also eine 10 mit 15.000 Nullen dahinter, dass gerade Ihr genetischer Code auftaucht. Das ist also vollkommen unwahrscheinlich, dass der genetische Code Ihre Identität bestimmt, dass im Aufbau des Gehirns durch den genetischen Code Ihre Einmaligkeit liegt. Und so komme ich schließlich zu dem Schluss, dass unsere Einzigartigkeit von einer göttlichen Schöpfung abhängt, ob es uns gefällt oder nicht. Es gibt keine andere Erklärung, keine wissenschaftlichen Erklärungen der Einmaligkeit, die jeder als ursprüngliche Gewissheit kennt. Wie kann sie entstanden sein, außer dass es eine göttliche Schöpfung von Selbst, Psyche oder Seele gibt? Es ist das Gleiche in der Psychologie, Philosophie und Religion, das Wesen im Grunde unseres Seins. Ich möchte nun zu einem endgültigen Schluss kommen. Wir können damit schließen, dass wir sagen, das biologische System transzendiert sich selbst, indem es mit dem menschlichen Gehirn die materielle Basis dazu bereitstellt. Die eigentliche Natur selbstbewusster Wesen ist es nämlich, nach Sinn zu fragen und nach Liebe, Wahrheit und Schönheit zu suchen. Und das steht für mich im Mittelpunkt unserer Konferenz, in der Natur Geist zu werden. Ich habe versucht, damit objektiv und wissenschaftlich umzugehen. Aber ich gebe zu, dass Wissenschaft uns nicht die ganze Wahrheit enthüllt. Wir sind dem Wunder unserer Existenz überlassen. Und dies muss eine religiöse Basis haben. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, dass wir diese wunderbare Erfahrung des Lebens machen. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, Das Wunder des Menschseins. Die Menschen realisieren das erstaunliche Mysterium des Menschseins nicht. Alle Gaben, die das Leben bereithält. Und damit möchte ich schließen. Geist und Natur sind zwar im Lauf der Evolution entstanden, aber sie sind durch den Evolutionsprozess nicht völlig erklärbar. Wir müssen, denke ich, göttliche Schöpferkraft hinzuziehen, um schließlich die Existenz des selbstbewussten Menschen zu erklären, der wir sind. Has coming to that, but then it's quite awesome that we have this wonderful experience of living. So I wrote a book once called The Wonder of Being Human. People don't realize the wonder and mystery of humanity, of all the gifts that we have in life, and this is what I want to finish with. Geist in nature came in the evolutionary process, but not explicable by the evolutionary process completely. We have to bring in, I think, divine creation to get eventually to the existence of the self-conscious human person, which is ourselves. Am Schluss dieser Mammutveranstaltung in der Landeshauptstadt Hannover bleibt kritisch festzustellen, von den Universitäten des Landes Niedersachsen waren nur 2 Professoren vertreten. Die kritischen Sozialwissenschaftler waren überhaupt nicht eingeladen. Der Eintrittspreis lag mit D-Mark 800 so hoch, dass auch Studierende ausgeschlossen waren. Das Fernsehen wurde auf die Räume außerhalb des Kongresses verwiesen, was für die Veranstaltung selbst nur angenehm war. Schaut man auf die Altersstruktur der Referenten, so überwiegt der wohlverdiente Ruhestand. Doch lassen wir noch einmal Karl Friedrich von Weizsäcker zu Wort kommen, der in seinem Schlussvortrag seine persönlichen Eindrücke so zusammengefasst hat. Das Wort Zwischenbilanz, das meiner Erinnerung nach in den Vorgesprächen, an denen ich teilgenommen habe, insbesondere auch ein Wunsch von mir war, drückt aus, dass es sich hier nicht um eine Abschlussbilanz handelt, sondern dass es sich darum handelt, zu sehen, wie man weitermachen kann, nachdem man das getan hat, was in einer solchen Versammlung von 6 Tagen höchstens möglich ist. Kongresse sind dazu da, dass Leute sich persönlich treffen. Das ist der Zweck von Kongressen. Ich bin Wissenschaftler, ich bin auf vielen wissenschaftlichen Kongressen gewesen und immer war das, was eigentlich für mich das einzige Motiv war, die Kongresse zu besuchen, dass ich da Leute treffe, mit denen ich gerne reden möchte. Und hier sage ich noch einmal einen Dank. Es ist in ungewöhnlichem Maß gelungen, dass ich persönlich, aber ich möchte annehmen, dass viele von Ihnen die Erfahrung gemacht haben, ich sage, dass ich persönlich Leute getroffen habe, die zu sehen, ich sonst hätte einmal um die Erde reisen müssen und mit deren jedem von den relativ wenigen, mit denen es dann zeitlich geht, ich eine oder zwei Stunden habe sprechen können und dabei habe ich einfach sehr viel mehr gelernt, als wenn ich die Bücher dieser selben Leute gelesen hätte, was viel länger dauert. Es passiert ja außerdem bei solchen Veranstaltungen ab und zu, nicht immer, aber es kommt vor, dass man eine ganz unerwartete Begegnung hat und davon etwas mitnimmt, was man nie vermutet hätte. Ich möchte eine ausdrückliche Bitte um Entschuldigung richten an eine Anzahl von Leuten und einige, die unter Ihnen sitzen, werden selbst dazu gehören und das bestätigen können, die ich unfreundlich behandelt habe. Die Ursache liegt darin, ich habe von dem Stress dieser Veranstaltung gesprochen, und sie liegt darin, dass mir, obwohl ich eigentlich die Absicht habe, freundlich zu sein, dann, jetzt erlauben Sie mir mal eine Stilisierung, wenn an einem Tage der 43. kommt und um eine halbe Stunde fürs Gespräch bittet, ich plötzlich nicht mehr kann und ihn wegjage oder davonlaufe. Also dies zu Begegnungen. Vorträge. Ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen. Wir haben viele hervorragende Vorträge gehabt. Wir haben hervorragende Redner gehabt. Noch einmal ein Dank an diejenigen, die diese Redner ausgesucht haben. Ich meine, dass nicht alle Vorträge gleich gut sind und ich bei einigen eingeschlafen bin und bei anderen mich geärgert habe. Das kommt auch vor. Aber was schadet das? Wenn ich eine kleine kritische Anmerkung machen soll, die Größe der Veranstaltung war so, dass man nicht alles Gute wahrnehmen konnte, was da war. Das ist ein möglicher Einwand. Ich möchte aber gerne zu den Vorträgen noch etwas sagen, was mein Lehrer Werner Heisenberg mir klargemacht hat, ehe ich meinen ersten Vortrag hielt, der außerhalb seines Seminars war. Im Seminar war das nicht so schwierig. Da hat er mir gesagt, pass auf, einen guten Vortrag, wenn du einen guten Vortrag halten willst, musst du erstens über jede Sache, über die du überhaupt sprichst, mindestens 10-mal so viel wissen, als du sagst. Sonst kann das kein guter Vortrag sein. Ja nun, zweitens sagte er, ein guter, und das ist das noch Interessantere, denn das erste ist beinahe selbstverständlich, sagte er, ein guter Vortrag muss 3 Teile haben. Die sind je nach dem Zuhörer, an den er sich wendet, etwas verschieden lang. Ein Teil, da musst du etwas sagen, was die Hörer schon wissen. Im zweiten Teil musst du etwas sagen, was die Hörer noch nicht wissen, aber verstehen. Und im dritten Teil musst du etwas sagen, was die Hörer nicht verstehen. Das ist eine tiefe Weisheit. Die mir eindrucksvollsten Redner waren diejenigen, die am wenigsten der Versuchung erlagen, auf der Gefühlsorgel eines großen Publikums zu spielen. Ja, ich habe das beinahe vorausgesehen. Dadurch wird mein eigener Satz auf sich selbst angewandt. Also ist meine Rede mit Recht nicht so eindrucksvoll. Geist und Natur, die Welt im Wandel menschlicher Erfahrung. Unter diesem Titel berichteten wir vom gleichnamigen Kongress, der vom 21. bis 27. Mai in Hannover stattgefunden hat. Sie hörten Originalausschnitte von Hans-Peter Dürr, Ilja Progojin, John Eccles und Karl Friedrich von Weizsäcker. Redaktion und Moderation Wolfgang Kirchesch. Am kommenden Dienstag im Forum der Wissenschaft ein Herz für Tiere. Ein Feature über den Umgang der Zweibeiner mit den Vierbeinern von Peter Rothammer.